miteinander dir. Bad und singe Kavalier, Sehnsuchtsvolle Adilche. Ob ihr Tag der Stieb und Staat, badet auf derselbe Platz, schmanten der Deschkels Jubilche. Der Mutter lot so und durch der Rollo, setze ihm am Finster zum Truss. Adilche, Adilche, ich lebe stempelkühlt. Adilche, Adilche, wart auf, hekühlt, hekühlt. Adilche, Adilche, du bist jetzt nächstens dran. Et tut vielleicht noch bisschen da, dann hast du Dinge, Mann. Morgens mit das Ende nach, überhaupt der ganzen Tag, sind sie dat Ärmkind am Trüste. Selbst der Katz und Hund, lore voll Verwunderung, an it, als wenn sie wüsste. Och, doch Papa, je, der Mädel, je schreit, der flöht und der singt jede Stunde. Adilche, Adilche, ich löfe Stempelkühlt. Adilche, Adilche, wart an, hekühlt, hekühlt. Adilche, Adilche, du bist jetzt nächstens dran. Et tut vielleicht noch bisschen da, dann hast du Dinge, Mann. Adilche, du bist jetzt nächsten dran. Es tut vielleicht noch viel Zinder, dann hast du Dinge, Mann.